بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبشفستان إسلام مت الله سلوتنس haben wir diesen Kanal eröffnet, um euch von den edlen Sahaba zu erzählen, über die Allah Azza wa Jal im Koran sagt: Radiyallahu anhum wa radu anha. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und bekanntlich gab es einen Sahabi, der stark herausstechte, der nach dem Propheten Muhammad und nach allen anderen Propheten der beste Mensch war. Die Rede ist von Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, engster Freund, Schwiegervater und erster Begleiter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So schauen wir uns an, wer war Abu Bakr? Was für ein edler Mensch war er? Warum ist er so beliebt? Warum ist er der beste Mensch nach allen Propheten? Und warum war er der engste Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam? So lasst mich diesen Hadith mit euch teilen. Umar ibn al-As radiyallahu anhu überliefert uns, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat: Ayyun nasi ahabbu ilayk? Yani, wer ist dir von den Menschen am liebsten? So sagte er sallallahu alaihi wasallam: Aisha. Also fragte Umar ibn al-As weiter: Wa min ar-rijal? Und von den Männern? Darauf antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Abuha. Ihr Vater, Abu Bakr. Dieser Hadith wurde bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Subhanallah. Von den Männern liebte der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten Abu Bakr. So müssen wir uns erst recht damit beschäftigen, wer Abu Bakr eigentlich ist, und uns damit auseinandersetzen, was hat er für den Islam getan und warum war er so ein beliebter Mensch bei den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wisse, o Sohn Adams, der Mensch hat sich im Laufe der Zeit auf viele Reisen begeben. Jedoch gibt es eine Reise, die niemand unternommen hat, bis auf eine. Auf einem Gefährt, das kein Mensch jemals geritten hat, über einen Pfad, den keine Seele je gesehen hat, zu einem Ort, den kein Geschöpf je betreten hat. Es war die Reise eines Mannes. Es war die Reise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Gesandten Allahs, zum höchsten Himmel. Es war die Nachtreise und Himmelfahrt, die großartige Reise. Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, sinngemäß auf Deutsch: Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon damals geholfen, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von zweien vertrieben, als sie beide in der Höhle waren und er zu seinem Gefährten sagte: Sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Da sandte Allah seine innere Ruhe auf ihn herab und stärkte ihn mit Heerscharen, die er nicht sah. Und erniedrigte das Wort derjenigen, die ungläubig waren, während Allahs Wort das Hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. Azizun Hakim. Die Sura At-Tawbah beinhaltet drei Verse des Korans, welche vorwiegend über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu handeln. Thaniya Thnaini. Einen von Zweien. Zur Erläuterung des Verses einen von Zweien, Thaniya Thnaini, muss erwähnt werden, dass das auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr bezogen war. إذ يقول لصاحبه, als er zu seinem Gefährten sagte, an dieser Stelle sprach der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr, Allah ist mit uns. إن الله معنا والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. So könnt ihr sehen, dass Abu Bakr radiallahu anhu nicht irgendeiner war, nicht irgendeiner von den Sahabern war. Er hat eine besondere Stellung. Und dazu werdet ihr inshallah in den nächsten Audios mehr erfahren. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.